Ich treffe dich, hat sie gesagt, in dem Schuppen an der alten Eisenbahnbrücke. Industriegebiet Nord, früher ruppige Gegend. Café nach dem Fall oder so heißt der Laden. Also, bis dann. Ja, da di da, matten di di da, aber di da. Ja, ba da di da da, ja, ba da di da. Ja, na na na na, na ba da. Ja, da da. War gar nicht mal schwer zu finden, heißt aber heute schon wieder anders. Retro-Bar steht jedenfalls über der Tür. Und an der Wand daneben in weiß gesprüht, Treff von Avantgarde und Derriere. Ist die Kantine vom Eisenwerk gewesen, sagt die hinter der Bar. Bartenderin nennt sie hier. Weißt du da nicht mehr, Prenzken? Kennen wir uns, frage ich. Na, aber und wie, sagt sie. Dann war das hier eine Art Jugendzentrum, dann Disco, dann Techno-Schuppen und jetzt eben dies hier. Was darf denn sein? Rumtata trinkt man hier mit Zitrone und Salbei. Meins wegen, sage ich. Ostermarschrune hängt ihr am Lederband überm Pulli und Button. Atomkraft, nein, danke. Tälmann-Kappe auf dem Stoppelhaarkopf. Nase und Lippe gepierst. Dabei ist sie bestimmt schon 50. Klampfe dabei, fragt sie. Kannst ruhig einen reinhauen, Mark. Ich kann's auch sein lassen, sag ich. Lappen, da, bida, da, bida. Ja, ba, da, da, pa, da, da, ja, da. Präludium und Fuge in C von Bach orgelt über die Lautsprecherboxen. Stimmengewirr, Zigarren und Cannabisqualm. Hoher Raum. Von der Decke baumeln an Fäden Doppelporträts über den Tischen und Köpfen. Comic-Karikaturen. Luther und Lenin, Madonna und Mozart, Karl und Groucho Marx, Che Guevara und Bill Gates. Diese Art. Irre, wie, sagt der an der Bar neben mir, so ein Knoblauchfresser. Satisfaction löst Bach ab, die Boxen brummen. Ein Halbnackter, tätowiert bis zum Arsch, tanzt dazu. Ziemlich aufgemischt hier, war, sagt die Bartenderin. Stellt mir den Rumtatter hin mit Zitrone und Salbei. Prösterchen, sagt sie, und so geht das hier rund um die Uhr. Ach, Fränzken, waren das noch Zeiten, wie wir im Schlafsack lagen, gar leben, weißt du noch? Und Hambacher Schloss und Sturm auf die Hauptwache in Frankfurt. Oder war's Stadtbahn West? Muss jemand anders gewesen sein, sag ich. Und eine ganz andere Zeit. Egal, sagt sie, war jedenfalls schön. Spannend war es sowieso. Die Rolling Stones gehören verboten, sagt der Knoblauchfresser. Natürlich auch Eisler und ABBA. Bist du nicht der Rainer May? Ich bin Peter Schlemihl, stellt er sich vor. Ja, genau, der ohne Schatten. Sieh meine Quadratlatschen. Er hebt den Fuß. Die 7-Meilen-Stiefeln, sagt er. Du rätst nicht, woher ich komme. Von Stalingrad, sagt einer, der gerade vom Klo kommt. Junkie-Bewegungen. Beckmann, stellt er sich vor. Trägt diese kaputte Brille. Wer macht's Klamotten? Rotbeutel am Strick über der Schulter. Lacht so wie Harald Junke. Na, sagt die Bartenderin, ist das nichts hier? Typen, die findest du sonst nirgendwo mehr. Sie stellt mir noch einen Rumplatter hin mit Zitronen und Salbei. Geht ganz schön in die Knie. Lam, na, ni, na, ma, na, hi, na. Der Walkürenritt braust aus den Boxen. Wildgänse rauschen durch die Nacht, krächzt Beckmann dazwischen. Schlemiel schlägt den Takt dazu auf dem Tresen. Sagt, ich finde das Letto-Vorbecklied geiler. Wie oft sind wir geschritten auf schmalem Negerpfad. Ich pfeife die Melodie dazu. Hast du schon einen im Timpen, wa? Sagt die Bartenderin. Gib mir noch einen, sage ich. Franzken, sagt sie, weißt du doch, was mit dir passiert, wenn du besoffen bist. Das geht sie gar nichts an, sage ich. Und sie gibt mir noch einen Rumtata mit Zitronen und Salbei. Strawberry Fields Forever, singen die Beatles. Stopp das, ruft man von ihnen. Der Gott, wer legt denn da auf? Und dann kommen fette Bässe und Techno-Rhythmen, 150 Beats oder so. Der Schuppen tanzt. 20 Minuten vielleicht. Dann ist auch das vorbei, weil der Benediktinerchor aus Maria Laach singt das Magnificat. Ja, ni, na, ni, na, ni, na, ni, na. Ha, na, ni, ha, ma, na, ja. Ha, ha, ja, ja, ja. Ha, na, ja. Ha, ja, ja, di. Jetzt bin ich soweit. Geh durch den Raum. Schieb mich an den Tischen vorbei. An Schachbrettern Rudi Dutschke und Hermann Lenz. Lenz in der Lodenjoppe, Flinte daneben. Rudi in seinem ewigen Pulli. An einem anderen Schachbrett Berti Brecht und Tommy Mann. Paffen Kuba-Zigarren, stoßen sich den Qualm ins Gesicht. Sie sind am Zug, Krokodil, sagt der Brecht. Und Mann sagt, dass ich überhaupt hier mit ihm? Adorno sitzt da, schmust mit einer Tussi aus einer Sitcom. Na, fragt eine über- und übergebirste Punk-Lady, die sich von hinten an ihn heranmacht. Immer noch keine Songs nach Auschwitz? Adorno schüttelt den Kopf. Auch keine Songs, dass man nach Auschwitz keine Songs mehr bringen kann? Fragt der Zigarrenqualmer am Nebentisch. Mr. Heiner Müller, I presume? Adorno schüttelt den Kopf. Der Vogelweide, Paul Gerhardt, Christian Günther, der Fallersleben und Otto Reuter. Am Billardtisch auf ihre Bös gestützt, dazu Fischer Diska und Roy Black, singen mit Johnny Cash aus dem Boxen I Walk the Line. Adorno spuckt aus. Der K., Meister vom 5. Grad der Wertkritik, vor ihm hockend, streicht zustimmend über sein warenförmig geschnittenes Haar. Tappen, dadidappen, dadidappen, dadidai. Yadavadadamahani, yahayabadai. an einem Flipperautomaten aus den 60er Jahren der Peter Handke im Kostüm eines serbischen Bauern. Und Tischfußball spielen Budenbeißer Nietzsche und Schmalzlocke Sloterdijk gegen Winnetou Bloch und Emanuel Habermas. Aber und wie? Eine Gruppe Japaner schaut zu, total begeistert und knackevoll von Rumtata mit Zitronen und Salbei. Sie wollen die Lorelei singen. Gotthilf Fischer gesellt sich dazu und ein DJ mit Zickenbart, den sie hier Trotzki rufen. Sarah Wagenknecht, Bettina von Arnim, Nina Hagen und Bärbel Bohley beim Dartspiel. Was sagen wir dazu? Irgendwo auch Bertha von Suttner und Rosa Luxemburg. Und Günter Grass tanzt mit Christa Wolf Paso Doble um einen runden Tisch voller bärtiger Bürgerrechtler. Dappen, dadidam, padadidappen, madidam. Yamadadida. Yadiyahana. Yadadidahaladada. Am Katzentisch zwei alte Kommunisten, Ulbricht und Honecker etwa, jedenfalls augurenhaft schmunzelnd zu dem, was Stefan Herminin, kalte Pfeife in seiner Linken, aus dem Manifest ihnen vorliest, diese pikante Stelle über die freie Entwicklung des Einzelnen als Bedingung für die freie Entwicklung aller. Vorm Eingang zum Männerklo, als Dioskuren aus kackgelber Knetmasse, lebensgroß Hitler und Saddam. Zu ihren Füßen hockend der Enzensberger, als grinsende schwäbische Tante. Und die Toilettenfrau muss Leni Riefenstahl sein. Vor dem fast blinden Spiegel jedenfalls Annette von Droste-Hülshoff. Frischt sich ihr Augen-Make-up auf. Hinter ihr Rainer Maria Fassbinder kratzt ihr mit einem Händchen aus Elfenbein die Rückenpartie. Zurück im Saal, endlich mal keine Musik aus den Boxen. Am Skatisch im Eck unterm Fenster jubelt man über den Nullouvert von Martin Walser. Und paar alte Wehrmachtsleutnants, die auch nichts geahnt haben wollen. Augstein und Schmidt unter ihnen singen, dirigiert von Ernst Jünger im Sadomaso-Leder, Burlomerit am Schwanz baumelnd, das Lied vom Polenmädchen. Die mich hier treffen wollte, ist nicht zu finden. Ich rufe sie an über Handy. Wo bleibst du, frage ich. Wo ich denn wäre? Im Café nach dem Fall oder so. Heißt heute aber schon wieder anders. Gibt's den Laden denn überhaupt noch, fragt sie. Na, aber und wie, sage ich. Sorry, sagt sie, ich bin auf dem Sprung in den Kosovo. Dreh einen Film über die UCK. Ich melde mich, wenn ich zurück bin. Also tschüssing und bis die Tage. In der Nähe vom Tresen jetzt einer im grauen Dreiteiler, weißer Schal. Vor ihm ein paar Burschen und Mädel, Armani-Klamotten alle. Bedeutungsakzente verschieben, labert der grau-weiße Guru und experimentelles Verhalten zur Wirklichkeit neu justieren, pragmatische Anpassung statt Entlarvung, sich selbst zum Fall machen und dabei auf alle Fälle eingehen, aber auf gar keinen Fall mehr reinfallen, dafür positive Beteiligung an der ausgebrochenen Erinnerungsschlacht. Einer der Burschen rüttelt ihm am Hosenreißverschluss. Kau ihm ruhig einen, singen die Mädels. In den Boxen jetzt die Barrikadenstimme von Ernst Busch, das Lied für Hans Beimler. Ob das der wäre aus der Lindenstraße, fragt jemand. Gelächter, Gelächter. Yalla da di da ba da bi da ha I am Ana ha ni ay ay am Ana in na na Ana in ha Ana in Ba da di da. Am Tresen zurück frage ich, wer ist dieser grau-weiße Guru, dem Sie einen blasen? Ach der, sagt die Bartenderin. Basisberuhiger ist er. Typischer Stenz der neuen Berliner Republik. Straßenkampflieder früher, dann Sponsor von Hausbesetzern. Steht auf Gehaltslisten von mindestens 2 oder 3 Diensten. Den kannst du vergessen. Gib mir noch einen, sag ich. Du kriegst jetzt höchstens noch einen runter, damit Zitronen und Salbei, sagt sie. Peter Schlemiel ohne Schatten sagt, was hältst du von Hip-Hop? Bist du nicht der Hannes Wader? Nein, sage ich, Ferdinand Freilichrath. Da ist auch nichts gegen zu sagen, sagt er. Elton John, sagt Beckmann, und Arnold Schönberg, das sind die Größten. Nein, Public Enemy, sagt die Bartenderin, und Herbie der Grönemeyer. Aber der Allergrößte war und bleibt Jimi Hendrix. Ich trinke den letzten Rumtata mit Zitronen und Salbei. Beckmann zieht seine Crackpfeife aus dem Brotbeutel und ein englisches Pflaster. Das gibt es dir nicht, sagt die Bartenderin, nimmt ihm das Zeugs weg. Was soll ich denn singen, frage ich. Gar nix, sagt die Bartenderin, bringt mich zur Tür. Jessica heiße ich jetzt, sagt sie. Sie hat mich zum Abschied geküsst. Ich werde das nie vergessen, hat sie gesagt, an der Murk. Weißt du noch, Fransken? Freikorps Willig, Fritz Engels war noch dabei und wir im Gebüsch. Die Preußen feuerten mit Kartätschen. Oder war es beim Ruhraufstand Essen mit Rudi Schulte dabei? Du hast auf mein heißgeschossenes MG gepisst. Und Hamburg, Bäckerbreiter Gang, wohin die Bullen uns getrieben hatten, weg vom Springer Hochhaus mit unseren Barrikaden. Oder Montagsdemo Leipzig, wir sind das Volk und diese Sachen. Und nein, habe ich gesagt, das war eine andere Zeit und ich bin nicht dabei gewesen. Na, ist ja egal, hat sie gesagt, verloren haben wir ja sowieso immer. Ja, ba-da-di-da, ba-da-di-da. Dann ist sie wieder reingegangen, Jessica, die Bartenderin, in die Retro-Bar, oder wie der Laden jetzt heißt. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, singen sie, höre ich, wie ich zur Bushaltestelle gehe. Die Lorelei also doch. Gott hilf Fischer ist das gelungen, da bin ich mir sicher. Wenn nicht sogar diesem Trotzki. Es hat geregnet. Plötzliche Schauer. Der Bus kam und zwei Mädchen rannten heran, hielten eine Plastikhaut über ihre beiden kahlen Köpfe gespannt und lachten und lachten. Und der Busfahrer hat gesagt, was gibt es denn da zu lachen? Erzählt mal, vielleicht lache ich mit. Ha-da-dee-da-ba-da-dee-da-ee, da-ha-dee, ha-da-dee-ah-na-ee.